altre passo, un'altra via per salire su Berlino. Auf der gegenüberliegenden Talseite sehen wir die Passstraße, die einen anderen Weg über den Berliner einschlägt. High street or right? You